Das ist an sich positiv zu bewerten. Aber was gilt als degradierte Fläche? Und wann ist eine Wiederherstellung als wirksam zu bezeichnen? Auch hier viele Fragen. Beim Einsatz von Pestiziden bleibt ebenfalls manches im Ungefähren. Ziel 7. Dort heißt es, die Risiken von Pestiziden und hochgefährlichen Chemikalien sollen mindestens halbiert werden. Welches Maß steckt hier genau dahinter? Kann man Risiken halbieren? Wenn ja, wie? In einer früheren Version des Dokuments war übrigens noch zu lesen, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln um 2/3 verringert werden sollte. Diese konkretere Variante mit höherer Zahl ist nicht stehen geblieben. Und schließlich sind auch die Formulierungen zur Landwirtschaft, Ziel 10, wenig greifbar. Was soll man mit einem Satz anfangen, in dem steht, es sei sicherzustellen, dass landwirtschaftliche Flächen nachhaltig gemanagt werden, besonders durch eine nachhaltige Nutzung der Biodiversität, unter anderem durch eine substanzielle Steigerung bei der Anwendung biodiversitätsfreundlicher Praktiken. Ziel 10. Das ist schwammig und heißt praktisch nichts. Vorgaben zum Ökolandbau kommen gar nicht vor, obwohl er nachgewiesenermaßen deutlich biodiversitätsfreundlicher ist als die herkömmliche Landwirtschaft. Schließlich ist noch der Komplex Subventionen, Ziel 18, zu nennen. 500 Milliarden Dollar schädliche Unterstützungsgelder sollen künftig in andere Kanäle fließen oder wegfallen. Das ist sehr begrüßenswert. Doch welche Subventionen gelten in diesem Zusammenhang als schädlich? Einige kann man sicherlich sofort ausmachen. Falsche Anreize in der Landwirtschaft oder Subventionen für fossile Energien, die den Klimawandel anheizen, der sich wiederum negativ auf die Biodiversität auswirkt. Mehr dazu in Kapitel 4. Doch was ist mit Subventionen für Dienstwagen, Pendler oder Biokraftstoffe, die mittelbar schädlich auf die Umwelt einwirken? Bei diversen Zielen des Gipfeldokuments, die zunächst konkret und greifbar wirken, bleibt bei genauerem Hinsehen unklar, wie sie erreicht werden sollen. Hier bedarf es noch erheblicher Präzisierung.